der Tag von mir wollte. Vielleicht noch da, viel mehr aber nicht. Bin in Bewegung, Straße liegt. Vielleicht berührbar, viel mehr aber nicht. Es ist getan, was der Tag von mir wollte. Und nichts außer mir erwartet mich, obwohl ich weiß, dass es dich, das uns noch existiert. Dich schon fast vergessen, ohne das Gefühl zu verlieren.